Moin, liebe Freunde meiner Audiokonserven, sprich der seichten Unterhaltung. Das ist Konservenradio Dosenhausen, Konserve Nummer 70 und ich bin der Andi. Ich befinde mich im Urlaub oder befand. Wie immer ist es schwer, bei derartigen Audiokonserven die Grenze zu ziehen und ich bevorzuge die Gegenwart. Vergangenheit macht oftmals traurig, weil sie vorbei ist, insbesondere dann, wenn es ein schöner Lebensabschnitt war, egal wie kurz oder lang. Naja, meine Wahrnehmung, ihr seht das möglicherweise anders, wie auch immer. In der letzten Konserve oder Teil 3 des Urlaubs erzähle ich von Abend Ra, einem guten Hotdog und meinem Besuch der Hansine, eines 123 Jahre alten Haikutters in Marzipan-Titanstadt, sprich Lübeck. Nun in Teil 4 erzähle ich euch den Rest. Ein Mittwoch in Flensburg. Nieselregen. Eigentlich will ich mir eine Jacke kaufen. Uneigentlich gibt es keine Jacke für dicke alte Männer. Darum holen wir uns ein Virtual an einem Wasserturm und fahren zu einem Ort, der als Blankenese der Schlei bezeichnet wird. Wieder sind wir viel zu früh, weil wir eigentlich im Flensburger Hafen ein Fischbrötchen essen wollten, es uneigentlich aber ließen, weil dem das Wetter und meine Laune entgegenstanden. Hast du Zeit, such eine Dose. Irgendwas mit Piratenbucht. Ihr hört eine Wellenoriginalaufnahme im Hintergrund, aufgenommen, während wir versuchen, ein Dösken zu finden. An den Koordinaten ist's nicht. Erweitertes Suchgebiet gepaart mit Dummanstellen zu oberflächlichem Suchen führt zunächst nicht zum Erfolg. Nachdem ich die Holde auf meine Oberflächlichkeit hinwies, findet sie das Dösken. Dort, wo ich es mal vermutet hatte. Egal, Fund ist Fund und ab geht's zur Friesentorte. Der dicke alte Mann, für den es in Flensburg keine passende Jacke gibt, ist nämlich bei Freunden eingeladen und bekommt von der Hausherrin eine Friesentorte gebacken. Die Erfolgsgeschichte einer Gewichtszunahme. Und die ist lecker. Wie man mir erzählt, soll angeblich Frau Nadel, die Dieter Bohlensche Ex, die laut meinem nachträglichen Internetrecherchen nicht mehr Nadel sein will, für just den Bäcker Werbung gemacht haben, der den Friesentortendeckel bug, mit dem die Hausherrin das mächtige Pflaumenmus-Sahne-Gebilde abgedeckt hatte. Ich staune und erhalte ein großes Stück. Das Problem einer Friesentorte ist die Konsistenz. Versucht man mit der Gabel in den harten Deckel zu stechen, drückt man ihn in der Regel hinunter und dabei Sahne und Mus heraus. Manch einer nimmt darum den Deckel ab und isst ihn wie eine Waffel. Es ist eine Frage ähnlich der Weißwurst. Dort zuzeln oder pellen, hier abdecken oder Sauerei auf dem Teller. Nach dem kaloriösen Stück erhalte ich noch eins, die Torte muss weg. Würden Gastgeber und die Holde nicht mit dem Rest der Torte helfen, stünde mein Platzen kurz bevor. Glücklicherweise kann dies verhindert werden, sodass später am Abend mein Magen aufnahmefähig für Grillwürstchen ist, von Schinkennissen, Krakauer und Schinkenwürstchen, dazu Ciabatta-Brot. So wird das einerseits nichts mit der Gewichtsreduktion, aber man möchte die Gastgeber andererseits nicht enttäuschen, indem man ihr gut gemeintes Angebot verschmäht. Es war ein schöner Abend, und als wir in der Nacht zum Feriendomizil fahren, stellen wir fest, dass auch in Nordfriesland zuweilen Rehe auf der Fahrbahn stehen. Zwei Tage später sind wir nochmals in Schleswig, weil meine Holde eine Kollegin treffen möchte. Zuvor verbringen wir noch einige Stunden in Husum. Erneut versuche ich, eine passende Jacke zu erwerben. Im ersten Geschäft erblicke ich eine Dame mit Maske am Ohr, die privatgesprächlich telefoniert. Sofort zieht sie die Maske auf und verschwindet hinter dem Kassentresen. Nach erwartungsvollen 2 Minuten verlasse ich das Geschäft. Sie hätte ja zumindest mal fragen können, ob ich Hilfe benötige. Im nächsten Laden werde ich fündig. Schicke warme Jacke in passender Größe, die den Träger optisch verschlankt. Oder der Spiegel verzerrt, egal. Zumindest habe ich eine neue Jacke, was meine Laune etwas hebt. Weil die Pflicht erledigt ist, kann ich mich der Kühe widmen, dem Ablichten des Tinebrunnens nebst Marienkirche und damit die Voraussetzung zum Lock eines Mysteries. Vor dem Brunnen sitzt ein mutmaßlicher Niederländer vor einem 2,5 Meter langen Grand Piano auf einem Transportbrett mit Rollen. Darauf spielt er zur Freude der Anwesenden und erntet zu Recht Applaus und Geldspenden im Geigenkasten. Ja, im Geigenkasten. Allerdings erschwert dies das entsprechende Foto, denn eine Traube von Menschen steht und sitzt, teils videografierend herum. Selbstverständlich schaffe ich es, wenngleich der persönliche Gegenstand, der als Alternative mit aufs Foto muss, etwas unscharf wird. Wer kann auch ahnen, dass das Handy der Holden Tiefenschärfe Schärfentiefe kennt und dass mir dieser Umstand erst später beim Loggen auffallen wird? Ja, ich bin hier auf dem Husumer Marktplatz an der Tine und hier spielt ein niederländischer Pianist mit einem Klavier. Schön. Einfach nur schön. Wir haben noch eine Dose. Die ist da drüben auf der Seite. Da wollte ich jetzt noch mal gucken. Ein paar Meter. Meter, um genau zu sein. Was? Aber ich glaube nicht, dass das Ding das so macht. Ich glaube, das ist ein Stage-Piano mit Verstärker. Und da hat er schön dieses andere drumherum gebaut, weil sonst wäre das niemals so laut. Ja, und dann heißt es ja, Vögel bringen Glück. Also, ich hörte nur ein kleines Pfft und hatte direkt das Gefühl, irgendetwas hat mir auf die Schulter gekackt. Und ja, es war wohl ein Vogel. Ich sehe es aber nicht. Nee, andere Seite. Oder? Nee, ich war die. Da, ja, da auf dem. Du siehst da noch. Ah, okay. Dann nochmal Jacke. Dings bitte. Dings ist. Neues Tempo. Da war ja Sahne. Ja. Wo kam der jetzt her? Zum Sau. Und auf der Jacke ist nix, sagst du? Nee. Autodesinfekt. Müllermeister vorne. Was ist das denn hier? Was war jetzt hier an dem anderen? Hier auch noch irgendwas? Hat es mich noch mehr erwischt? Ich wüsste. Kann das denn, oder vielleicht war das noch vom Dingens. Geht noch, ne? Ja. Ja, wir gehen jetzt ein Stück. Wo du auch immer du hin willst. Ich habe ja jetzt quasi, was ich will. Ha? Ah. Zum Glück hatte ich da nicht reingekackt. Ja, jetzt habe ich immer Glück gehabt. Nee, ich merke plötzlich nur so. Ich denke so, ups, Drecksvieh. Da ist ein Kartenladen, aber da war doch unten auch so ein Kartenladen direkt am. Ja, ich muss hier nicht zu, weil wir müssen also so an dem Hafen nicht mehr vorbei. Ja, eben. Deswegen, wenn es hier etwas sehr Schönes gibt, dann nicht damit. Ja. Ich sollte mir doch mal wieder eine Kappe aufsetzen, nachher habe ich das noch an Haaren. Aber ist ja echt der Knaller. Also hier scheint mir normales. Ne, ja, dann. Wobei ich könnte nochmal Geld abholen. Ein paar Geld noch. Nein, aber ich hätte nicht gedacht, dass du wegen deinem Rucksack und so, dass du alleine irgendwo reingehst und dann noch. Warum denn nicht? Ja, ich bin doch nicht so ein Typ für. Ich bin doch nicht Kiki. Ja doch. Nee, nee. Nee, ich krieg schon hin. Aber nicht. dass da einer auf deine Sachen aufpasst. Und, ja, der Laden war übersichtlich. Ich konnte ganz einfach den Rucksack und das Ding da hinstellen. Ja, und wie gesagt, im Jack Wolfskin hätte ich dich als letztes gesucht. In dem anderen habe ich mehrfach reingespinst. Aber als die Verkäuferin dann draußen geräumt hat, habe ich auch gedacht, nee, die lässt den da auch nicht alleine. Ich hatte jetzt auch die Schuhe von Wolfskin, die sollen eigentlich sehr, sehr gut sein. Okay. Da hat jetzt der D-Buddy, was erzählt, dass er die ziemlich lange hat. Also Hanwag hatte er schnell durch, Lowa und so, die halten alle nicht so. Aber die Wolfskins, die er hatte, die waren wohl... Aber wie lange halten bei uns die Lowas jetzt? Ja, aber wie viele Kilometer macht der... Naja. So, und er macht die auch nicht in denselben Schuhen, sondern er wechselt schon ziemlich, ne? Ja. Ich habe echt das Gefühl, das ist mir noch hier irgendwie an die Backe gespritzt oder was, keine Ahnung. Jetzt habe ich nicht SARS, jetzt kriege ich hier dieses Vogelgrippe. So eine Scheiße. Ah, wegen so einem Husum haben die auch. Nee, das ist so, weißt du, da stehst du einmal irgendwo und dann kackt dich hier ein Vogel voll. Es ist die wahre Unweit der Stelle befindet sich theoretisch noch ein Cache. Den finden wir jedoch nicht und um nicht sinnlos Zeit zu verplempern, holen wir uns im Hafen ein Fischbrötchen und fahren danach in den Husumer Dockkog. Einen Parkplatz finden wir an einem Lost Place, einst kostenpflichtig, jetzt an einem baufälligen ehemaligen Hotel direkt hinterm Deich. Auf dem Deich bietet sich ein herrliches Panorama bei schönstem Sonnenschein, Buhnen, Watt, Neuland, Schafe. 400 Meter vor uns steht ein Gebäude auf Stelzen. Dort soll sich ein Café befinden, Toiletten und ein Cache. Wir spazieren in einem Bogen dorthin. Auch hier führen uns die Koordinaten an eine passende Stelle, an der sich kein Dösken finden lässt. Durch Erweiterung des Suchradiuses werde ich fündig und wir können unseren Weg zu einem weiteren Dösken fortsetzen. Neuland, Gräben, Schafe, Weitblick. Mit stetigem Wind im Rücken geht es voran. Zunächst vor dem Deich, dann über den Deich, nach hinter dem Deich über eine Brücke. Ein Blick, ein Fund, ein Lock auf feuchtem Papier. Ich lese nun aus dem Zyklus Nordfriesland das Werk Der Deich. Der Deich. Ich gehe auf dem Deich spazieren, bemüht dabei nicht zu erfrieren. Vor mir steht ein bewolltes Tier, ich frage mich, was tut es hier? Warum tut's stehen, anstatt zu gehen? Willst du was sagen, könnte ich's fragen. Ganz regungslos starrt es mich an. Am Tier ist massig Wolle dran. Kopfhörner hat es keine, doch ist es nicht alleine. Da sind eine ganze Menge mehr, doch dort am Hang stören die nicht sehr. Mich stören tut das eine, das vor mir steht alleine. Geh weg, du Tier, weiche vor mir, mach dich jetzt fort von diesem Ort. Ich mache hier nicht länger rum und drehe mich ganz einfach um. Da ist nichts, was den Weg verwehrt, wär ich bloß früher umgekehrt. Dann geht's zurück, diesmal mit Gegenwind. Am Parkplatz vibriert die Uhr, das tägliche Schrittziel ist erreicht, wie passend. Ereignislos verläuft die Fahrt nach Schleswig. Dort angekommen, verbleibt noch gut ein Stündchen bis zur Verabredung, darum spazieren wir zum Hafen. Auch hier wird gekrant, ein kleines Sportboot aber immerhin. Währenddessen legt ein Ausflugschiff ab. Schleifahrt, nicht Schleichfahrt, aber wir haben anderes zu tun. Auf einem Podest mit Treppen, einer Tonne Gambionen und einem Cache befinden sich Holzliegen. Sie sind drehbar und tatsächlich sind sie groß genug, um meiner Holden und mir nebeneinander Platz zu bieten. Vor uns auf der Treppe sitzt ein Mann. Er ist mit einem Fahrrad gekommen. Ich muss lachen, denn ein, zwei Tage zuvor in der Ferienwohnung beim Seppen durch die TV-Programme kam eine Reportage, wie es ist, 60 Jahre mit einem schönen Mann verheiratet zu sein. Er, schlank, über 80, gut aussehend, mit 3-Tage-Bart, längerem vollen grau-weißen Haar, modelnd und schauspielernd. Könnte just dieser Typ sein, der da vor uns sitzt. Die Ähnlichkeit ist frappierend. Gedankenverloren schaut er hinaus auf die Schlei. Lässig lasse ich mein Bein von der Liege hängen, versuche sie zu drehen. Es funktioniert. Schatz, ich mache ein 360-Grad-Video. Mit diesen Worten kram ich die Kamera heraus, schalte sie ein und beginne zu filmen. Stück für Stück schiebe ich die Liege an, was jedes Mal mit einem erbärmlichen Quietschen der Liege quittiert wird. Die Gesamtsituation ist derartig albern und absurd, dass mir mittendrin vor Lachen das Filmen unmöglich wird. Podcast ist Audio, damit ihr eine Vorstellung habt, mit welch einfachen Dingen man Menschen situationsbedingt zum Lachen bringen kann, hier eine nochmalige Rundfahrt nur in Audio extra für euch. Wer mag, kann sich selbstverständlich das alberne Video in der Tube anschauen. Den Link gibt's in den Shownotes. Wunderbar gefasst, die Menschen in unserer Umgebung, ja, die Wikinger lassen sich durch alberne Touris nicht aus der Fassung bringen. Diesmal. Aber 2023 ist mega bei die Wikingers, bis dahin üben wir noch. Samstag stand dann noch Westerhever auf dem Programm. Eigentlich wollten wir Donnerstag hin, doch da fühlte ich mich irgendwie nicht so gut. Deshalb haben wir es auf Samstag verlegt. Das Wetter sollte brauchbar sein. Sollte. Weil Sonntag unser Abreisetag war, brachten wir schon mal das Leergut zurück und waren gerade fertig, als es zu regnen begann. Der Blick in die Wetter-App versprach eine 100%ige Regenwahrscheinlichkeit und daher knickten wir das. Möglicherweise wären es nur Schauer gewesen oder Niesel, aber 50 Minuten hin, dasselbe zurück, um vielleicht doch bei Regen dort zu sein. Nee. Der Leuchtturm läuft ja nicht weg und man muss sich auch ein Projekt für nächstes Jahr aufheben können. Abends der Sonnenuntergang fiel wegen Bewölkung ins Wasser und die Aurora Borealis, die hier im Norden hätte sichtbar sein sollen, tja, die gab's dann auch nicht. Stattdessen sind wir abends lecker essen gegangen. In der neuen Jacke war ja noch was Luft. Und so endete dieser Urlaub. Bleibt nur noch zu erzählen, dass wir auf der Heimfahrt unseren Lieblingsfischhöker aufsuchten, um uns für die Heimfahrt einzudecken. Man weiß ja nie, ob plötzlich was auf der Straße liegt. Ein Windrad, ein Reh oder ein Baum. Eben noch in Nordfriesland und schon schrittieren wir über die alte Bahntrasse in der Heimat. Quasi ein Halb und Halb der Gefühle. Mikro dran. Kann der alte Mann wieder schnaufen? Moin. So, wir schrittieren an einem Sonntag, wie immer, und diesmal nicht die in den letzten Monaten übliche Strecke, sondern die alte Trasse. Ja, hat sich viel verändert. Gibt ein paar neue Sitzgelegenheiten. Frau schlurft durch die Blätter und macht Lärm. Heb mal die Füße, Schatzi, du kommst sonst hier drauf. Ja, nicht poltern. So, nein, sie haben neue Sitzgelegenheiten, sprich Baumstämme ohne Lehne an den Hang gesetzt mit oder an den abgeholzten Hang gesetzt mit Blick auf einen Dürrständer. Ja, oder runter ins Tal, wo die Autos fahren. mit viel Lärm, weil das schallt hier ganz ordentlich hoch. Ja, so ist es. Nein, ich habe heute diese Strecke gewählt, weil es ist November. Es ist ein bisschen diesig. Das Wetter ist nicht mehr ganz so schön. Und Frau macht ein Foto. Und es ist erwartungsgemäß nicht so viel los. Ich rede jetzt hier mal weiter, weil wir gehen hier wieder durch einen Tunnel und dann ändert sich die Akustik, na, hört sich gut an und zack, sind wir schon wieder raus. Nein, es ist kein Tunnel, es ist eine Überführung über diese alte Bahntrasse. Eine Brücke aus Bruchstein. Und Bruchstein haben wir hier eine ganze Menge. Ein Radfahrer nickt uns zu. Also die Landschaft hat sich hier in den letzten Monaten extrem verändert. Die haben richtig viel abgeholzt und im Sommer wird das hier nichts mit Schatten. Das heißt, das wird auch nicht meine liebste Sommerstrecke werden, wenn es denn noch einen Sommer gibt. So, wir sind jetzt oberhalb der Fischteiche in Merlenbach. Und das war ja früher eine Forellenzucht. Ist es jetzt nicht mehr. Hatte ich, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Und derzeit sind die ganzen Aufzuchtsbecken ziemlich verwildert. Ich versuche hier mal ein Foto zu machen. Frau gibt mir ihr Handy. Was ist das? 4:3. Was hat jetzt das Neueste? Muss ich mal ändern in 16:9. Papa will Breitband haben. Macht sich im Block immer besser. So. Bisschen kleiner. Ne, nicht Video. Oh. Handy. Bitte machen Sie, streichen Sie um den Zoom. Kompliziertes Teflon. So. Nicht Video. So, hallo? Das ist echt kompliziert mit diesem Handy. So. Jetzt macht er immer noch Video. Sag mal, ist der doof? Ich kriege hier die Wut. Anhalten. Foto. Jetzt aber. Soll der Scheiß hier, ehrlich. So. Das sieht nach Foto aus. Ich brauche das gleich nochmal. Ist schön, komm auf Seite. Der heizt hier wie ein Wilder. Und er muss natürlich mitten auf der Bahn an uns vorbeifahren. Der kann nicht weiter nach außen. Ich könnte schon wieder Kraftausdrücke verwenden. Meine Zeit. Gehen wir halt demnächst nicht mehr so sehr an den Rand. Dann muss er außen fahren. Oder wir gehen auf die Seite, wo das Laub nicht liegt. Dann muss er durchs Laub. Vielleicht fällt er auf die Fresse. Echt. Radfahrer, das sind diese Leute, die sich immer ganz furchtbar aufregen, wenn man mit dem Auto näher als 1,50 Meter kommt. Aber die können natürlich an jedem Fußgänger wie ein Idiot mit 50 Sachen oder 40, was weiß ich, wie schnell der jetzt ist, an den Leuten so mit 30 cm Abstand vorbeifahren. Da kann ja nichts passieren. Unfassbar. Und die größten Heulsusen der Nation. Ich sage, rücksichtsloses Pack. Habe ich mich schon oft genug drüber aufgeregt. Musste mal in Köln auf den Ring da, Universitätsstraße oder so. Die interessiert das alles nicht. Rote Ampeln, scheißegal, fahren die rüber. Wenn einer überfahren wird, dann kommt wieder irgend so einer aus Köln, aus so einem Fahrradverband und heult rum, schon wieder ein Radfahrer überfahren. Ja, selber schuld gewesen, ne? Ich will natürlich nicht alle über einen Kamm scheren. Und es gibt ja auch Radfahrer, die fahren vernünftig. Aber manchmal habe ich so das Gefühl, sind verdammt wenige. So. Nächster Ausblick, schick, wächst langsam zu, muss ich nochmal Fraus, sie packt sich schon ans Gesäß, sie weiß, was ich will, ihr Handy, für Foto, mal gucken, ob ich es diesmal alleine schaffe, toll, Ausblick, steht auf Foto, Ausblick, noch, bald nicht mehr, weil bald ist das hier zugewachsen. Aber die haben den Dreck vom Stein, die haben den Stein restauriert. Das muss ich doch glatt nochmal gibt er hier so schöne Relikte aus der Eisenbahnzeit, weil es ist ja eine alte Eisenbahntrasse. Und neulich, ja, was heißt neulich, ist jetzt auch bestimmt schon wieder über ein Jahr her, hat irgend so ein Honk den schönen weiß mit Zahl restaurierten Stein mit schwarzer Farbe eingesaut. Fand er cool. Weiß der Geier warum, sah scheiße aus, aber er fand es wahrscheinlich cool, sonst hätte er es nicht gemacht. Ja, und siehe da, jetzt haben sie es wieder restauriert. Das Schwarz schimmert noch ein ganz kleines bisschen durch das Weiß durch, aber vom Kontrast her mit der Zahl alles wieder schön. Da kann man nicht maulen. Hier sieht's aus. Hier ist so ein Siefen. Da liegen eine ganze Menge Bäume drin. Auch seitlich der Wald hier neben dem Weg sieht ein bisschen aus wie eine Naturwaldzelle. Sie haben zwar Bäume markiert, die wollen sie wohl noch wegsägen, aber vielleicht sollte man sie dann noch abtransportieren. Was weiß ich schon. Obwohl die nicht mehr so aussehen, als könnte man aus denen noch Bretter oder Nutzholz machen. Ich weiß es auch nicht. Es ist generell so ein Ding. Auch wenn man bei uns durch einen Ort geht, die Bürgersteige sind stark zugewachsen, seitlich von den Grundstücken her. Also es ist nicht unüblich, dass hier die Hecke von irgendeinem Grundstück mal bis zu einem Drittel oder manchmal sogar bis zur Hälfte auf dem Gehweg ragt. Und da fühlt sich keiner bemüßigt, das wegzumachen. Aber unser Ordnungsamt hat auch nicht unbedingt den Bock, den Leuten mal zu sagen, hey, dein Grundstück endet an deiner Grundstücksgrenze. Wir haben ja eigentlich hier so eine, ja, ich glaube so eine Pflanzordnung oder irgend so ein Kram, keine Ahnung, wie das genau heißt, wo genau drin steht, welche Stauden wie weit von einer Grundstücksgrenze weg sein müssen oder ein Baum oder was auch immer. Aber das interessiert ja keinen Scheiß. Wir sind ja hier auf dem Dorf und wenn du dann eben nicht auf dem Bürgersteig an einem anderen vorbeigehen kannst, dann ist das eben so. Ordnungsamt, auch so ein Ding. Das Einzige, was die können, ist, wenn du falsch parkst, machen sie dir ein Ticket ans Auto, weil dann werden sie ja nicht konfrontiert möglicherweise. Ne? Das heißt, das Auto steht da still und leise, keiner zu sehen, schnell ein Ticket dran und weg. Wird man auch nicht angemault. Aber Leuten zu sagen, hör mal, das ist so nicht, nee, Maske nicht, nö, da siehst du sie nicht. Anrufen brauchst du gar nicht außerhalb der Zeit, die haben zwar so eine Spätrufnummer, beispielsweise wenn der Nachbar nachts um 12 mit 180 Dezibel Disse-Musik laufen hat um sein Lagerfeuer im Garten, dann erreichst du niemand. Warum auch? Das war mal anders. Und unser Ort soll schöner werden. Ja. Das hat sich mittlerweile auch erledigt. Wir sind ja quasi nur noch Spaßgesellschaft. Jeder will nur noch irgendwo feiern oder sein Ding machen, aber um Garten kümmern, tun eigentlich nur die wenigsten. Straße fegen, nie gehabt. Also Bürgerpflichten werden kleingeschrieben, Bürgerrechte dafür aber ganz groß. Hör mich schon so an, wie so ein alter weißer Mann, ne? So ein immer am Maulen, früher war alles besser. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Solche am besten gar nicht veröffentlichen. Ne? Hausmeister Krause oder so. Ja, aber Ordnung muss sein, ab und zu. Wäre vielleicht mal nicht wieder ganz schlecht, wenn man das etablieren könnte. Hier in diesem Land ein bisschen Ordnung und nicht jedem Trottel sein persönliches Freiheitsrecht einräumen, so nach dem Motto, mein Grundstücksbewuchs darf auf den Bürgersteig ragen. Meine Pflanzen haben Rechte. Ist klar. Das, was in deinem Kopf wuchert, auch. Meine Zeit. Ich glaube, Corona hat bei mir das letzte bisschen Empathie noch weggefressen. Das geht ja auf die Hirnsubstanz. Also zumindest, wenn man den Studien, die der Herr Lauterbach verlinkt, glauben kann. Und wenn es danach geht, habe ich auch das Gefühl, hat in Deutschland ja jeder 0,5 auch schon Corona gehabt. Mindestens. Nein. Da habe ich mich verkalkuliert. Ich hätte gedacht, dass bei dem Wetter hier nicht so viele Leute herfahren. Tun sie aber. Wir sind an der Weihnachtstanne, sprich an dem Bäumchen. Herrlich sieht der aus. An dem Bäumchen, an dem normalerweise immer Kugeln hängen zur Weihnachtszeit. Ja, schön ist sie gewachsen. Da bin ich ja mal gespannt, ob die um Weihnachten rum immer noch hier ist oder... In 2 Wochen ist erster Advent, sagt die Holde. Okay. Dann bin ich ja mal gespannt, ob die jetzt zum ersten Advent demnächst immer noch hier hängt oder geschmückt wird oder ob die sich einer nach Hause holt. Weil man ja lesen konnte, dass die Preise für einen Meter Nordmantanne sich ja fast verdoppeln dieses Jahr. Dann kaufst du dir hier so ein 2 Meter Bäumchen und legst erstmal einen Huni auf den Tisch oder so. Oder du nimmst die vom Discounter. Ja, aber die nadeln dafür auch früher. Möglicherweise, ich weiß es nicht. Sie sollen ja auch nicht so trocken sein dieses Jahr. Also die Weihnachtsbäume. Und die Nadeln länger halten. Was man sich da alles für Gedanken macht. Um Weihnachten. Und um die Bäume. Wie schön wäre es, wenn man einfach diese Ruhe da oben. Wie schön wäre es, wenn man einfach diese Bäume stehen lassen würde, so wegen des Klimas. Nö. Die sind viel besser im Wohnzimmer aufgehoben. Und dann schmeißen wir sie weg. Und da kannst du ja auch nicht die nehmen, wo schon der Borkenkäfer drin war, ne? Nein, nein, nein. Da nehmen wir die gesunden. Weil keiner will sich ja so ein Borkenkäfernest ins Wohnzimmer stellen. Ich weiß es nicht. Ich habe heute Randtag. Merkt ihr selber, ne? Sich bald nicht zum Anhören, aber es kommt mir schon wieder ein Fahrrad entgegen. Es ist unfassbar. Da habe ich mich echt voll verkalkuliert. Also gehe ich hier demnächst nicht mehr her. Schade. Moin. Da sind Menschen im Wald. Hier kommt auch ein Weg runter. Ja, siehst du? Nee. Die gehen den alten Waldweg. Hätte es dann auch nicht gebracht, wenn wir den genommen hätten. Scheinen sich hier aber nicht auszukennen. Ich glaube, die beraten gerade irgendwie mit irgendeiner Karte oder einem Handy und gucken, wo sie hergehen müssen. Jetzt kommen schon 2 Fahrräder. Sie fahren nebeneinander. Dann gehen wir mal nebeneinander, ne? Da auf der Wiese dieses rot-weiße. Haben sie am Pferd lackiert oder zugedeckt? Ist das ein Kadaver? Da genau über dem Haus. Keine Ahnung. Oberhalb stehen Pferde oder sind das Kühe? Kühe. Kühe. Vielleicht ist das eine rot-weiße Kuh und keine schwarz-weiße oder braun-weiße. Schwarz-bunt, klar. Ich weiß, die heißen schwarz-bunt, aber die sind halt schwarz-weiß. Da ist nichts Buntes dran. Außer sie ist vielleicht rot lackiert. Oder lila. Wegen lila. Du erinnerst dich, diese Schokoladenkuh. Aber ansonsten, ja, die ist weiß-bunt. Nämlich weißer Milka-Schriftzug und lila Rest. Weiß-bunt. Mhm. Ja, da ist der Bewuchs ordentlich den Hang raufgekrochen. Nee. Hast du eine super gute Chance, auf die Fresse zu fallen bei dem Laub. Du hast ja alle Möglichkeiten. Allein deshalb wäre es ja schon notwendig, dass wir Solar aufs Dach kriegen, ne? Ja. Stell dir mal vor, wir haben draußen schlechtes Wetter, einen Stromausfall und du kannst nicht laufen. Knaller. Nö, da kannst du dann ganz entspannt deinen Marathon auf dem Laufband laufen. Da haben wir dann genug Strom. Nur duschen kannst du danach nicht, weil Für einen Durchlauferhitzer reicht es da nicht mehr. Schade. Ja, das ist interessant. Also wir machen einen Dynamo an das Laufband und das Laufband wird dann mit Strom betrieben, um den Dynamo anzutreiben, damit der Durchlauf von... Ja. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir dann die doppelte Menge Strom fürs Laufband brauchen, wegen dem Dynamo. Energie kann nicht geschaffen und nicht vernichtet werden. Das heißt, du treibst es ja nicht an. Das würde nur funktionieren, wenn wir anstelle des Elektromotors, ja, ist ja ein Dynamo im Endeffekt, also als würdest du bergauf laufen, dabei das Laufband antreiben und das macht dann Strom. Macht nicht viel Sinn, wenn wir gleichzeitig mit Strom das Laufband antreiben. Das hebt sich dann quasi auf, beziehungsweise noch nicht mal, weil du hättest ja da noch einen gewissen Verlust. Nee, nicht die Anzeigen. Du hast eigentlich immer bei Umwandlung einen gewissen Verlust. Also wenn du mit dem Motor einen Dynamo antreibst und mit dem Dynamo wieder den Motor und damit wieder den Dynamo, wie auch immer, wird das immer weniger. Wird nicht mehr. Das ist so. Aber vielleicht habe ich natürlich auch gar keine Ahnung davon und irgendwelche Leute wissen das besser. Dann hätten wir das Perpetuum mobile, was möglicherweise den Klimawandel stoppt. Das wäre ja schon geil. So. Der Bahnhof. Lok steht noch da. Radsatz auch. Wo ich mein erstes Lebensjahr verbracht habe, da ist jetzt ein Teich. Baracke weg und Teich. Das ist der Knaller. Irgendwann waren da immer Garagen. Und jetzt ist da ein Teich. Macht aber schöne Bilder und schöne Videos, dein Handy. Wenn die Linse sauber ist. Ah, kennt sich nicht aus. Da sind die Mädels schon wieder. Haben es zumindest mal geschafft, bis hier zur Bank zu kommen. Hallo. Welches Handy ist das jetzt? S20 FE. Aha. Ist das jetzt das Neueste? Nein, das ist ein 21er. Aha. Schon als ich das gekauft habe, wird er wahrscheinlich bald was Neues geben. Gut. Ja, ich muss mal überlegen. Also, ich meine, das ist zwar noch schick, aber von der Grundüberlegung könnte ich das dann für die Steuerung von der Drohne und so nehmen. Aber allein wegen Video und so. Ist das nicht so gut? Hä? Mit Foto und Video. Ja, gut. Müsste ich, also eigentlich verkacken die in letzter Zeit, was die Foto- oder die Videogeschichte angeht, gegenüber Huawei, Samsung und Watte. Huawei will aber keiner. Nee, eben. Und irgendwo wird das mit den Möglichkeiten auch vernünftige Fotos oder schöne Videos zu machen besser. Da willst du halt schon was Besseres haben. Und das ist mir schon irgendwo wichtig. Das Kompromisse machen. Ja. Müll auf dem Handy mitgemacht hat. Das ist das Problem. Die andere Alternative wäre, mal gucken. Oder halt doch immer eine Kamera mitschleppen, ne? Oder einfach sagen, Schatz, gib mir mal dein Handy für Foto und Video. Aber wenn ich dich nicht dabei habe, muss ich halt selber eine Kamera mitschleppen. Wenn du dabei bist, schleppt sich die Kamera von alleine. Ach ja. Ich bin wieder nett, ich weiß. Wenn ich eins kann, dann ist das nett sein und mich beliebt machen. Das ist meine zweite geheime Superkraft. Außer meinem dominanten Ächzen und Röcheln auf Aufnahmen, wenn ich mich bewege. Wenn ich mir überlege, stell dir mal vor, ich würde den ganzen Podcast über Auphonic schicken. Und Auphonic würde das ganze Röcheln und Atmen rausrechnen. Dann wäre das nur halb so interessant für meine Hörer. Weil die wollen ja den alten dicken Mann ächzen und röcheln hören, weißt du? Ja, wie man den Berufsgeocacher immer an seiner Kaffeetasse röcheln hören wollte. Natürlich. Ja, aber weißt du, das ist so, da fühlen die sich einfach besser. Die atmen nicht so schwer und dann denken die, och, solange es noch den Dicken da gibt, der beim Gehen immer hechelt, aber trotzdem immer noch gehen kann, ist das ja bei mir nicht so schlimm. Das ist wie dieses Unterschichtenfernsehen, wo die Leute gucken, wie schlecht es Leuten geht, damit sie sich besser fühlen. Das ist Dienst an der Gemeinschaft. Das ist Ehrenamt. Das ist die Ausrede. Grüße an die Dosenfischer. Was? Ausrede nicht abzunehmen. Ja. Ja. Aber jetzt stell dir mal vor, also nur mal so, rein hypothetisch. Mhm. Ich meine, es ist unwahrscheinlich, dass es passiert, aber rein hypo... Hä? Fahrrad-Satteldecke. City 3,99. Ah, die Verpackung liegt hier. Naja, weit und breit kein Fahrrad. Also rein hypothetisch. Ich nehme ab. Und dann gehe ich irgendwo her. Und dann röchelt und ächzt sich immer noch, weil das an dem Covid lag. Jetzt. Dann hätte ich quasi umsonst abgenommen. Also Milliarden hätte ich ausgegeben für leckeres Essen, die quasi damit weggeworfen. Tiere wären umsonst gestorben und hat in dem Moment lecker geschmeckt. Ich esse doch Tiere nicht nur, weil sie in dem Moment lecker schmecken. Damit du sie noch Monate mit dir rumschleppst. Ja, ich will auch einen Langzeiteffekt. Nicht den Kuschel nur reinstecken, auch den Kuschel mal mitnehmen. Weißt du? Das ist wie mit diesen Lammfrikadellen auf der Hamburger Hallig. Du willst die Schafe oder die Lämmer auf dem Deich sehen und dann willst du sie essen, damit du immer was Flauschiges dabei hast. Und lecker waren sie auch. Ist ein Quatsch. Ich dachte schon, das wäre einer von den Hanseln mit diesen ähnlich klingenden Geräten, die sich Autos nennen, bis 25 oder 45 fahren, mit Versicherungskennzeichen, die immer irgendwie K2 abholen. Oder war das die? War das die Tanne? Und nicht die da hinten? Könnte auch die gewinnen. Nee, doch, vielleicht. Vielleicht war das auch die Tanne mit den, weiß ich gar nicht mehr. Müssen wir mal ein Vergleichsfoto machen. Ist auch, glaube ich, gar keine Tanne, ist eine Fichte. Knarzt aber nicht. Aber warum sollte es auch knarzen? Ist ja auch keine Buche dabei oder ein Baum. Also Baum als Baum. Nur Fichte. Bleib mal stehen. Man könnte meinen, dass es regnet. Ist es aber nicht. Es fallen nur Blätter. Knaller. Also die haben da vorne, das helle sind Solarzellen und hinten auf dem Dach das dunkle, das könnte diese, nicht Geothermie, Quatsch, dieses Wasser per Sonne warm machen. Genau, nicht Geo. Geo wäre aus dem Boden. Weiß gar nicht, wie das heißt. Wusste ich mal, aber naja, Solarthermie wahrscheinlich macht da unten auch Sinn. Weil da im Tal haben die ja noch alle Oberleitungen. Das heißt, der Strom, der kommt ja dann noch über einen Mast ins Haus. Wenn da mal ein Mast umfällt im Winter oder ein Baum drauf knallt, dann hast du keinen Strom. Außer du hast deinen eigenen. Boah, ich weiß noch damals, als ich mit K1 hierher bin, um dem mal da die Eisenbahn zu zeigen, im Bahnhof, war es eine Wanderung. Damals. Heute machen wir das dauernd. Hätte ich auch nicht gedacht. Ja, für ihn auch, aber der war Kind, der war fit. Kinder sind immer fit. Ja, außer dieser Kevin. Wir sind wieder unter der Brücke, das kann man schön hören, das hallt so schön. Effekthascherei. Schöne Brückentöne. Ja, war schön, hier nochmal hergegangen zu sein, aber nächste Woche wieder Standard. Ja, das kann ich jetzt leider nicht ändern. Hübsche Hecke da oben, ne? Siehst du? Ja. Ob da ein Bächlein meandriert oder ob da einer beim Pflanzen richtig gesoffen hat, man weiß es nicht. Aber ich merke das auch mit den Kilometern jetzt hier bergauf. Diese fortwährende Dehnung unten der Sehne, das mag die jetzt nicht. Aber diese dreieckige Hütte sieht immer noch scheiße aus.